Jetzt kommen wir zu den dreieckigen oder viereckigen Objekten, die diverse Frauen um den Kopf tragen. Diese Objekte haben vielfältigste Funktionen. Ob geschichtliche oder religiösen Zwecken dienlich, ob schick oder hausbacken oder sogar zur Verdeckung unmoralischer Aktivitäten. Ein Beitrag von Denise Dületsch. Die sicher einfachste und aus ethnografischer Sicht am weitesten verbreitete Art, den Kopf zu bedecken, ihn vor Regen und Sonne zu schützen, ist das Tragen eines Kopftuches. Dreieckig oder rechteckig, verziert und unverziert, umhüllen die Frauen mit dem Kopftuch ihren Kopf, binden es unter dem Kinn, verschlingen seine Enden über der Stirne oder knoten es im Nacken. Das lesen wir einleitend zu dem Buch »Das Kopftuch, ein Stückchen Stoff in Geschichte und Gegenwart«. Geschrieben haben es zwei Frauen, Merat Akkent und Gabi Wranger. Im Dezember 87 ist es bei Dahil Verlag in Frankfurt erschienen. Das Buch, es ist türkisch und deutsch geschrieben, in DIN A4 Format, mit sehr schönen farbigen und schwarz-weißen Fotografien und Zeichnungen, ist auf jeden Fall eine Antwort auf die in den letzten Jahren in der Bundesrepublik und auch in Berlin-West mit vielen Emotionen geführten Diskussionen um eben das Thema. Das Kopftuch. Das Kopftuch der Frauen aus der Türkei. Das Kopftuch gilt als das Kennzeichen der türkischen Frau schlechthin. Es hat sich sogar ein Begriff eingeprägt. Kopftuch-Türkin. Eine Menge von Leuten, die glauben, differenzierte Kenner der Kulturen in der Türkei zu sein, verwenden diesen Begriff mit dem vermeintlichen Anspruch, darunter eine Gruppe von Frauen aus der Türkei zusammenzufassen, die besonders unterdrückt, rückständig und gar sehr religiös sind. Das Tragen von Kopftüchern hat aber verschiedene Aspekte, schreiben Meral Akkent und Gabi Wranger. Ist das Kopftuch doch nichts anderes als ein Stück Alltagskultur, ein Gegenstand der Volkskunst und vor allem ein Kleidungsstück, welches sozialhistorischen Wandlungen unterliegt? In Kreuzberg, in SO36, habe ich Leute auf der Straße angesprochen. Ich wollte vor allem von Deutschen wissen, was und wie sie über das Tragen von Kopftüchern denken. Kopftücher, na, das ist wie eine Großmutter. Aha. Ja? Ja. Sehen Sie in der unmittelbaren Umgebung von Ihnen Kopftücher oder Frauen mit Kopftüchern? Ja, ja, die Türken. Aha. Türken und auch andere noch. Die, wir essen die schnell nach von, auch noch von Ausland. Griechen. Die Griechen tragen auch Kopftücher? Ja, welche, ja. Was meinen Sie, warum die Türkinnen und die Griechen Kopftücher tragen? Na, warum? Weil die Männer dazu haben wollen. Kennen Sie denn Frauen aus Westdeutschland, die Kopftücher tragen, deutsche Frauen? Na, das sieht man wenig. Wenig. Auf dem Land und so? Auf dem Lande wohl ja, nicht? Ja, wenn sie da arbeiten. Was fällt dir ein, wenn ich sage Kopftuch? Na, zuerst Türken, also Ausländer. Und ich meine, Kopftücher, das ist eigentlich Quatsch, finde ich. Weil andere fällt mir eigentlich mehr dazu ja nicht ein. Kennst denn Frauen aus deiner Umgebung oder Mädchen, junge Frauen, die Kopftücher tragen? Ja, welche aus meiner Klasse. Aber drüber gesprochen haben wir nicht drüber, weil die sagen, der Vater sagt es, beziehungsweise die Mutter, und damit hat sich das. Auch Heiligenschein zum Beispiel fällt mir bei manchmal sieht es wirklich aus wie so ein goldener Heiligenschein um den Kopf herum. Das hat dann sowas Madonnahaftes. Finde ich überhaupt nicht. Also ich finde das eher übel. Also von den türkischen Mädchen aus meiner Klasse irgendwie, was ich mitgekriegt habe, fand ich es überhaupt nichts Madonnenhaftes. Die mochten das nämlich überhaupt nicht. Oder vor allem in erster Linie konservative türkische Familien an, weil die gibt es hier gerade in der Straße sehr, sehr zahlreich. Und es fällt also schon auf, dass es gerade hier in der unmittelbaren Umgebung, hier Löbener Sora, ob in der Straße sehr viele Frauen gibt, die mit Kopftüchern rumlaufen. Wenn ich das zum Beispiel in anderen Bezirken anders erlebe, da sieht man so viel weniger ausländische Frauen mit Kopftüchern. Ja, dieses Stückchen Stoff, das Kopftuch, das allzu schnell nur zur türkischen Kultur zugeordnet wird, verbindet Frauen, die es tragen, unabhängig von ihrer kulturellen Zugehörigkeit. So lesen wir von 11 Frauen, die zu ihren Kopftüchern Stellung nehmen. Wir erfahren zum Beispiel von Margarete Erber aus Neunkirchen in Oberfranken. Das ist jetzt das Tuch, das ich von meiner Patin gekriegt habe. Immer zur Firmung hat man von der Patin die Kleidung gekriegt, so Rock, Schürze, Tuch. Das Kopftuch hat man in der Kirche tragen müssen, wenn man aus der Schule rausgekommen ist, so mit 14 ungefähr. Früher, da wäre ich nie in die Kirche reingegangen, ohne Kopfbedeckung. Jetzt im Sommer mache ich das schon. Oder Elisabeth Mühlecker aus Bad Ischl in Österreich. Mein Kopftuch habe ich von meiner Großmutter geerbt. Das hat mir meine Mutter nicht gekauft, das habe ich noch immer. Eine oder zwei Generationen wurde das Kopftuch schon vererbt, aber dann bricht's. Die Seide hält nicht so lange. Ich habe ein Kopftuch gehabt. Eigentlich hat man immer gerade eins. Und ich habe das von meiner Großmutter. Und ich trage es auch so rund gebunden wie sie. Wie beim Trachtenverein war, haben wir es auch so getragen. Aber heute haben sie es schon viereckig. Und meine Mutter hat es auch viereckig getragen. Meine Mutter ist in 1909 geboren. Naja, und wie sie halt so mit 15 Jahren zur Firmung gegangen sind, dann haben die Mädchen ein Kopftuch gekriegt oder sie haben es selber gekauft von dem kargen Lohn, den sie bekommen. Das war ja ganz wenig dazu mal. Damals trug man das Kopftuch eben viereckig. Wahrscheinlich ist das einer eingefallen, genauso wie es jetzt dem Mädchen wieder eingefallen ist, das Kopftuch zu tragen. Die Mutter von meinem Mann ist noch nach Hause geschickt worden, weil sie ihre Haare aufgedreht hatte und die dann zu sehr beim Kopftuch hervorsahen. Merl Akent und Gabi Wranger sehen das Fremde mit dem eigenen, dem Bekannten im Zusammenhang, da eine solche Haltung leichteren Zugang zum Fremden ermöglicht. Ihre Arbeit, das Kopftuch, schreiben sie, sei ein Beispiel dafür, wie vorurteilsbeladene Themen historisch und soziologisch bearbeitet werden könnten. Die Grundlage für ihr Konzept seien zwischenkulturelle Verbindungen, und die gibt es wirklich zahlreich. So zum Beispiel, wenn es nach den Ursprüngen des Kopftuchtragens gefragt wird. Die Autorinnen zeigen anhand historischer Quellen und Dokumenten bei den Germanen, Griechen, Juden, in anatolischen Kulturen, bei deutschen und türkischen Frauen, dass Verschleierung und Verhüllung ein Punkt ist, an dem Männer durch die Jahrhunderte hinweg und bis heute versuchten, über Frauen zu verfügen, sei es, dass sie sich verschleiern oder entschleiern sollten. Ein typisches Beispiel dafür ist die Geschichte des Nürnberger Regentuches. Das Regentuch oder Schutzhemd, wie es zunächst hieß, war zunächst eine einfache Leinen- oder Wolldecke als Schutz gegen den Regen. Je vornehmer die Trägerin, desto kostbarer wurde das Material. Je kostbarer aber das Material, desto weniger konnte das Tuch als Regenschutz benutzt werden. Dreimal befasst sich der ehrbare Rat der Stadt Nürnberg mit diesem Tuch. Das erste Mal in einer Kleiderordnung Ende des 15. Jahrhunderts, dann in der Verordnung vom 17.12.1657 und zuletzt am 23.02.1693. Der Rat der Stadt mutmaßte, dass die Frauen allerlei trieben, wenn sie sich mit dem Tuch bedeckten, und versuchte, dem Einhalt zu gebieten. Die erste Verordnung forderte die Frauen auf, die großen Kopftücher oder Tischtücher, in die sie sich hüllten, in der Absicht, sich unerkannt auf offener Straße bewegen zu können, abzulegen. Der Rat unterstellte den Frauen unmoralische Absichten und wollte dieses abschaffen. Das Kopftuch, ein Stückchen Stoff in Geschichte und Gegenwart, von Merl Akent und Gabi Wranger. Dieses Buch ist eben nicht nur ein pädagogisches Buch, das mit der differenzierten Darstellung des Kopftuches und Kopfbedeckungen einen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen leistet. Es will nicht nur Neugier und Interesse für die jeweils andere Kultur wecken. Es ist vor allem auch ein Frauenbuch. Es zeigt ein Stück Frauengeschichte auf. Patriarchalische Gesellschaften, Religion, Sitte und Tradition bestimmen, ob und wie Frauen ihren Kopf bedecken, sich verhüllen. Kopftuch ist ein Teil bäuerlicher Kultur, aber nicht nur. Es bekommt ihren Platz auch in der bürgerlichen Mode. Das Kopftuch in der Mode heißt der Titel dieses Teils. Das Kopftuch erscheint in den Werbeanzeigen der Frauenjournale als eine Art Symbol für die putzwillige Hausfrau in der Küche. Das Heimchen am Herde lesen wir. Wir erfahren, wie das Kopftuch sogar in die Haute Couture seinen Einzug erfährt. Es ist der neue Körper- und Freiheitsgefühl, heißt es, initiiert von der Frauenbewegung, der das Kopftuch für die Haute Couture salonfähig macht. Coco Chanel knüpft, schlingt und drapiert Kopftücher über dem Bubikopf. Beim Segeln, Autofahren, Flanieren, das Tragen von Kopftüchern wird schick. Von den 20ern bis heute zu den 80er Jahren wird der Weg des Kopftuches in der Mode verfolgt. Und im letzteren Teil des Buches geht es schließlich um die Herstellung und Handel des Kopftuches. Dieses Stückchen Stoff ist den Frauen lieb geworden ob Krapp, Indigo oder Türkischrot, ob aus Baumwolle, Wolle, Seide oder Brokat, es gehört eben zur Bekleidung und dessen Herstellung und Schmuck stellt ein weiteres Stück Kultur dar. Die türkische Autorin des Buches, Meral Akkent, lebt seit 1973 in Nürnberg. Sie ist Soziologin und hat in der Türkei ihr Studium abgeschlossen. Sie arbeitet seit mehreren Jahren mit und über Frauen und Mädchen aus der Türkei. In allen ihren Arbeiten bemüht sie sich, die Querverbindungen zwischen verschiedenen Aspekten eines Themas in unterschiedlichen Kulturen herauszuarbeiten. Die eurozentristische Denkweise und Fremdenangst, sagt sie, berühren sie als Menschenfrau. Das sind die Leitgedanken ihrer Arbeitsweise. Ich sprach mit ihr über ihre neue Arbeit, die sie, wie ihre früheren Arbeiten, mit Gabi Wranger zusammen erstellt und veröffentlicht hat. Das Verhüllen mit einem Schleier oder mit einem Tuch wird ja seit jeher in vielen Kulturen praktiziert. Und eines der ältesten Dokumente zum Beispiel zur Verschleierung der Frau finden wir im 8. Jahrhundert vor Christus. Es ist ein Rechtsdokument aus Assur. Hier steht, dass nur ehrbare Frauen ihre Haare bedecken dürfen. Die Sklavinnen dagegen wurden unter Androhung von Strafen verboten, die Haare zu bedecken. Diese Bestimmung des Patriarchats bleibt aber nicht gleich, wenn wir uns andere Kulturen anschauen. Zum Beispiel bei den Juden waren die Huren verschleiert. Das heißt, einerseits durch die widersprüchliche Bedeutung des Verhüllens, die beiden Beispielen oben, und durch das Eigenschaft des Tuches als Statussymbol, zum Beispiel auf dem arabischen Halbinsel in den vorislamischen Zeiten, dürften nur Frauen vom Oberschicht ihre Haare bedecken, und die Beduinenfrauen waren angehalten, mit offenen Haaren auf die Straße zu gehen. Diese Aspekte haben Frauen dazu bewogen, dieses Stückchen Stoff für sich in Anspruch nehmen zu wollen. Das heißt, wenn eine assyrische Sklavin im 8. Jahrhundert oder jüdische Hure oder eine Beduinenfrau sich die Haare bedecken wollten, wollten sie gleichzeitig ihren sozialen Status dadurch ändern. Und das ging auch durch die Jahrhunderte, also im Mittelalter zum Beispiel, eine Patrizierfrau wurde bestraft, wenn sie ein unehrbares Verhalten zeigte, dass sie ihre Haube nicht tragen dürfte.